1. Salomo hechte über alconigrace von Euphrat bis zum Land der Philister und zur Grenz Ägyptens, wobei dies Volke im Zeitelbens Tribe at Zalten. 2. Der Taglich Bedarf und Lebensmitteln für Salomos Hofwar betraglich und umfasst 30 Kor Feins Mail soe 60 Kor Gewohnliches Mail. 3. Hinzu kamen Taglich Zen Gemastet Rinder, 20 Weiderinder und 100 Schaf, Ergent Dirch Verskiedienes Wild Weihirsch und Gesellen soe Gemastets Geflügel. 4. A Ubti die Herrschaft über das gesamte Gebiet westlich des Euphrat aus, von Tifsa bis Gaza, und Genus Frieden mit allen angrenzenden Nationen. 5. Waren der gesamten Regierungszeit Salomos lebten die Bewohner von Juda und Israel in Sicherheit, wobei Jeder angestort unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum wohnte. 6. Für sein militarisch Schlagkraft verfügt Salomo über 40.000 Stallplatz für sein Wagenpferd sois Wolftausend Reitpferd. 7. Die Zustandigen verwalter versorgten den König und Elgasten seinem Tisch Jewels einen Monat lang gewissenhaft, so dass essen nichts mangelt. 8. Sie lieferten zu dem Gersten Strofer die Verskiedenen verdirten und die Jewelligen Standort, wobei Jeder verwalter sein festgesetz Ordnung einhielt. 9. Gott schenkte Salomo ein außergewöhnlich Weisheit, tiefgreifend Einsicht und einen umfassenden Verstand, der so unermesslich war wie der Sand am Meersufer. 10. Infolgedessen übertraf Salomos Weisheit die Kenntnis aller Volke des Ostens soe die gesamte Gelehrsamkeit Ägyptens bei weitem. 11. Er galt als weiser als all anderen Menschen, einschließlich berühmter Gelehrter wie Ethan und Heman, weshalb sein Ruf sich unter allen umliegenden Nationen verbreitet. 12. Salomo verfus dreitausend Spruch und Komponiert insgesamt tausend und fünf Lieder, die von seinem Tiefen Verstandnis übten. 13. Alert über die gesamte Pflanzenwelt, von der Zede des Libanon bis zum Isop, und sprach benso fachkundig über Tier, Vogel, Kriechtier und Fiesche. 14. Aus allen Volken und von allen Königen der Oder, die von seinem Ruf gehort hatten, reisten Menschenen, im Salomos Weisheit personlich zu erleben. 15. Als Hiram, der König von Tyrus, von Salomos Salbung zum König Erfer, sandte ein Gesandtschaft, die stets ein enger Freund Davids Gusen war. 16. Daraufhin ließ Salomo dem König Hiram ein Botschaft übermitteln, in der sein Plan für die Zukunft erläutert. 17. O erinnert Hiram daran, dass sein Vater David aufgrund der Standigen Krieg nicht in der Lage Gusen war, Gott einen Tempel zu errichten. 18. Nun jedoch hat Gott im Frieden an allen Grenzen geschenkt, so dass weder Ossi wider Sacker noch in turn unglücksvoll die Stabilität des Reichs bedroten. 19. Die shall biebsichtig t Salomo, den Tempel zu bohren, y es Gott seinem Vater David versprochen hat, als a die Thronfold sein Sohns ankündigt. 20. Bat Hiram, zeden auf dem Libanon fallen zu lassen, wobei sein eigenen Arbeiter die phoenicischen Fachkrafte unterstützen und entsprechend entlohnt werden sollten. 21. Hiram war über Salomos Nachricht hochgefreut und preis Gott dafür, dass David einen so weis und Sohn zur Führung dieses großen Volkes gegeben hat. 22. In seiner Antwort erklärt Hiram sich bereit, al wunsch bezüglich der Lieferung von Zeden und Zypressenholz vollumfänglich zu erfüllen. 23. A Schlug vor, die Stamm zum Meer zu transportieren und sie als Flossen den gewünschten Ort zu bringen, sofern Salomo im Gegenzug Lebensmittel für seinen Hof liefert. 24. So liefert Hiram das gewünschte Zeden und Zypressenholz in der Menge, die Salomo für sein Bauvorhaben benötigt. 25. Im Gegenzug sandt Salomo jarlik 20.000 Korwesen und 20.000 Barth Reinstes Livenol und Hiram, dessen Hofstaat zu versorgen. 26. Gott verli Salomo die Verspruchene Weisheit, was dazu fertig, das zwischen ihm und Hiram ein friedliches Einvernehmen hechte und sie einen formellen Vertrag schlossen. 27. Das Projekt zu setzen, hielt König Salomo in ganz Israel Fronarbeiter aus, deren Gesamtzahl sich auf 30.000 Mann belief. 28. Schickte sie in Gruppen von 10.000 abwechselnd auf den Libanon, so dass sie einen Monat dort arbeiteten und zwei Monate zu Hause verbrachten. 29. Zusatzlich beschäftigte Salomo 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer, die in den Gebirgsregion in das benötigte Material gewannen. 30. Dies Arbeiter werden von 3000 300 Aufsern geleitet, welch die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten trugen. 31. Auf Befehl des Königs werden Gross und Kostbare Stein gebrochen, um ein solides Fundament aus behauenen Quadern für den Tempel zu legen. 32. Die Bolut Salomos und Hirams bereiteten gemeinsam die Stein und das Holz vor, den Bau des Tempels fachgerecht auszuführen.